Erster du, Menschensohn, sollst zu den Bergen Israels sprechen und ihnen sagen, dass sie die Botschaft des Herrn hören sollen. Zweiter Gott, der Herr, sagt, dass die Feinde über Israel gelacht haben, weil sie die alten Ruinen für ihren eigenen Besitz hielten. Dritter darum sollst du prophezeien, dass die Völker rings um Israel zerstört haben, weshalb die Menschen nun schlecht über das Land reden. Vierter hört deshalb das Wort Gottes, ihr Berge, Hügel und Täler, die ihr verlassen und von den Nachbarvölkern verspottet wurdet. Fünfter Gott sagt, dass er in seinem Zorn gegen die anderen Völker und gegen Edom sprechen wird, weil sie sein Land mit Verachtung geplündert haben. Sechster prophezeie über das Land Israel und sage den Bergen und Tälern, dass Gott voller Zorn ist, weil sie die Beleidigungen der Völker ertragen mussten. Siebter deshalb schwört Gott, der Herr, dass die Völker in der Umgebung nun selbst Schande und Spott erleben werden. Achter ihr Berge Israels sollt aber wieder grün werden und Früchte für mein Volk tragen, denn sie werden bald nach Hause kommen. Neunter ich werde mich euch wieder zuwenden, damit ihr gepflügt und neu besät werden könnt, um reiche Ernten zu bringen. Zehnter ich werde dafür sorgen, dass das ganze Volk Israel wieder zahlreich wird, damit die Städte bewohnt und die Ruinen aufgebaut werden. Elfter ich werde Menschen und Tiere vermehren, damit ihr noch fruchtbarer seid als früher, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Zwölfter mein Volk Israel wird wieder auf euch leben und das Land besitzen, so dass ihr nie wieder eure Kinder durch Unglück verliert. Dreizehnter Gott sagt, dass die Leute behauptet haben, das Land würde seine eigenen Bewohner fressen und das Volk vernichten. Vierzehnter doch in Zukunft wirst du keine Menschen mehr verschlingen oder dein Volk seiner Kinder berauben, sagt Gott, der Herr. Fünfzehnter du wirst den Spott der Völker nicht mehr hören müssen, weil ich die Schande von dir nehme und dein Volk beschütze. Sechzehnter danach sprach der Herr erneut zu mir und gab mir eine weitere wichtige Botschaft für das Volk. Siebzehnter er sagte, dass das Volk Israel das Land durch sein schlechtes Verhalten und seine Taten unrein gemacht hat, wie eine schmutzige Sache. Achtzehnter deshalb habe ich meinen Zorn über sie ausgegossen, weil sie Morde begangen und das Land mit ihren Götzen entweiht haben. Neunzehnter ich habe sie unter die Völker vertrieben, weil ich sie für ihr böses Verhalten und ihre Taten gerecht bestrafen musste. Zwanzigster überall, wo sie hinkamen, wurde mein heiliger Name entehrt, weil die Leute sagten, dass Gottes Volk sein eigenes Land verlassen musste. 21. Es tat mir leid um meinen heiligen Namen, den die Israeliten bei den anderen Völkern überall in Verruf gebracht hatten. 22. Sagt deshalb dem Volk Israel, dass ich nicht wegen ihnen handle, sondern um die Ehre meines heiligen Namens zu retten. 23. Ich werde zeigen, wie heilig mein großer Name ist, damit alle Völker erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch als heilig erweise. 24. Ich werde euch aus allen Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln, um euch wieder in euer eigenes Land zu bringen. 25. Dann werde ich euch mit reinem Wasser besprengen, damit ihr von eurer Schuld und von euren Götzen gereinigt werdet. 26. Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist, indem ich das harte Herz aus Stein entferne und euch ein lebendiges Herz gebe. 27. Ich werde meinen Geist in euch legen, damit ihr nach meinen Regeln lebt und meine Gebote treu befolgt. 28. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe, und ihr werdet mein Volk sein und ich euer Gott. 29. Ich werde euch von aller Unreinheit befreien und dafür sorgen, dass das Getreide reichlich wächst, damit es keine Hungersnot mehr gibt. 30. Ich werde die Ernte der Bäume und Felder vermehren, damit ihr vor den anderen Völkern nie wieder wegen Hunger beschämt werdet. 31. Dann werdet ihr euch an eure bösen Taten erinnern und euch vor euch selbst ekeln, weil ihr so viel Unrecht getan habt. 32. Ihr sollt wissen, dass ich das nicht für euch tue, sondern ihr sollt euch für euer Verhalten schämen, ihr Leute von Israel. 33. Wenn ich euch von eurer Schuld gereinigt habe, werde ich die Städte wieder bevölkern und die Ruinen neu aufbauen lassen. 34. Das Land, das früher verlassen und öde dalag, wird wieder bebaut werden, so dass jeder Vorbeireisende den Unterschied sehen kann. 35. Die Menschen werden sagen, dass dieses zerstörte Land nun wie der Garten Eden ist und die Ruinen wieder befestigt und bewohnt sind. 36. Dann werden die übrigen Völker erkennen, dass ich der Herr bin, der das Zerstörte wieder aufbaut und das Öde neu bepflanzt. 37. Gott sagt, dass er die Bitten des Volkes Israel erhören wird, indem er sie so zahlreich wie eine große Schafherde macht. 38. Wie die vielen Opfertiere in Jerusalem an Festtagen, so werden die leeren Städte wieder voller Menschen sein, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin.